der Strich, den er trägt, in Form von Projektion. Den Bezug tun in Ton auf mein Herz. Dabei liegt auf der Hand, hat man es einmal erkannt, dass Manipulation, oh, du ahnst es schon, stets misslingt. Da ist ein Abbild von dir auf meinem Herz aus Papier. Es sieht aus wie Wachs. Nur noch den letzten Satz. Ich komm zu dir und bleib. Wenn der Eindruck vergeht, wird das Bild, das entsteht, in Form von Illusion. Ein verzerrtes Phantom himmelwärts. Da ist ein Abbild von dir auf meinem Herz aus Papier. Es sieht aus wie Wachs. Nur noch den letzten Satz. Ich komm zu dir und bleib. Große Panik entsteht, wenn man sich eingesteht, dass die größte Gefahr, sich selbst zu zeigen, war. Ein Abbild von dir auf meinem Herz aus Papier. Es sieht aus wie Wachs. Nur noch den letzten Satz. Ich komm zu dir. Da ist ein Abbild von dir auf meinem Herz aus Papier. Es sieht aus wie Wachs. Nur noch den letzten Satz. Ich komm zu dir und bleib.